Liebe Predigtgemeinde, alle Zuhörer von nah und von fern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Predigttext besteht heute nur aus wenigen Versen. In diesen Versen finden wir Gottes Antwort auf jene Frage, die uns in diesen Tagen im April 2020 so hart bedrängt. Was ist das Geheimnis christlicher Freiheit? Das Geheimnis christlicher Freiheit, das ist unser Thema heute Morgen. Und wir hören dazu unseren Ausgangstext Galater 5 vom Apostel Paulus, Vers 1 und Vers 13. Da schreibt der Apostel Galater 5, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und Jesus Christus hat die Grundlage für diese Aussagen des Paulus gelegt mit seinen Worten in Johannes 8, Vers 32 bis 36. Da sagt unser Herr zu seinen Jüngern und auch zu uns: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Jünger antworten ihm: Wir sind Abrahams Same, beziehungsweise die Juden antworten ihm in diesem Falle, die ihm kritisch gegenüberstanden. Wir sind Abrahams Same und sind niemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, schenke uns diese Freiheit, die du versprochen hast, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Zuhörer, bevor wir in diese Verse einsteigen, ist es mir ein Herzensanliegen, im Namen der Gemeindeleitung allen Mitarbeitern innig zu danken. Für euren treuen Einsatz durch all die Wochen hindurch, für eure beständige Fürsorge, für alles Mittragen dieser Herausforderungen in euren Gebeten. Und wir danken auch allen Freunden, die uns von außerhalb geschrieben haben, bis hin nach Thailand, nach Chile, nach London und in viele andere Städte dieser Welt. 5 Wochen liegt es nun schon zurück, seit wir den letzten Gottesdienst hier gemeinsam vor Ort feiern konnten. In diesen Wochen, und dafür sind wir dankbar, hat sich die medizinische Situation in unserem Land beruhigt und nicht annähernd als so gefährlich erwiesen, wie das viele befürchtet hatten. Und wie das auch von maßgeblichen Medien angekündigt worden war. Die Letalität zum Beispiel, also die Sterberate der Erkrankten, ist sehr viel niedriger als das von Seiten des Robert-Koch-Instituts oder der Charité vorher in Aussicht gestellt worden war. Die Zahlen von Freitag liegen unter 0,4 Letalität. Und Professor Streeck, der bekannte Virologe, hat an einem Brennpunkt eine wissenschaftliche Feldstudie durchgeführt, schon vor einigen Tagen, und kam ebenfalls zu einem Wert von unter 4. Das ist niedriger als bei mancher Influenza. Die befürchtete Überlastung der Krankenhäuser ist weitgehend ausgeblieben. Auch dafür danken wir Gott. Am Freitagabend bescheinigte der Präsident der Bundesärztekammer gegenüber der Bild, Klaus Reinhardt, es gebe, Zitat, keinen Hinweis darauf, dass wir auf eine Überforderung der Krankenhäuser zusteuern. Rund 150.000 Betten sind leer. Wie wir wissen, manche Krankenhäuser fahren Kurzarbeit. Und dennoch ist in weiten Teilen der Bevölkerung noch immer eine starke Angst vor dem Coronavirus verbreitet. Das kann man spüren. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Wenn wir den Zeitgenossen etwa beim Einkauf im Supermarkt begegnen, nicht bei allen, aber bei einigen. Und diese Angst wird dadurch weiter geschürt, dass manche Politiker uns öffentlich zur Denunziation unserer Mitbürger ermutigen, wie zum Beispiel der Innenminister von Baden-Württemberg. Und zugleich bleiben fundamentale Grundrechte, die jedem Bürger von der Verfassung garantiert werden, nun schon seit vielen Wochen einkassiert. Sie wurden ausgesetzt. Einige haben gesagt, es ist, als wären wir im Krieg, obwohl wir doch nicht im Krieg sind. Ich nenne nur einige Beispiele. Artikel 4 Absatz 2 der Verfassung, wo es heißt, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Artikel 11 des Grundgesetzes, alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Und dann wird gesagt, das kann nur ausgesetzt werden bei der Abwehr einer drohenden Gefahr, Bekämpfung von solchen Gefahren, Naturkatastrophen. Ist diese Lage gegeben? Fragezeichen. Artikel 8, Versammlungsfreiheit. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. All diese Rechte sind zurzeit außer Kraft gesetzt. Und auch die mit Spannung erwartete Sitzung der Ministerpräsidenten am letzten Mittwoch hat zwar geringfügige Lockerungen gebracht, aber in vielen Fragen uns Bürger weiterhin völlig im Unklaren gelassen. Und es soll erst Ende April weiterverhandelt werden. Die Versammlungsfreiheit bleibt uns weiterhin verwehrt. Was bedeutet, dass die Durchführung von Gottesdiensten immer noch staatlicherseits verboten wird? Was bedeutet es da, wenn wir vom Geheimnis christlicher Freiheit sprechen? Worin besteht diese Freiheit? Wer kann sie uns geben und gar garantieren? Liebe Gottesdiensthörer, lassen Sie mich das gleich zu Beginn überdeutlich sagen. Bei dem, was wir hier verhandeln, geht es nicht um eine primär politische Frage. Und es geht schon gar nicht um eine parteipolitische Frage, sondern es geht für uns als Christen zunächst um das Grundrecht, uns zum Gottesdienst zu versammeln. Nicht, weil wir stur eine Rechtsposition durchsetzen wollten, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern deshalb wollen wir uns versammeln, weil wir von unserem König Jesus Christus den Auftrag haben, uns als seine Gemeinde zu versammeln, um ihn gemeinsam zu ehren und vor der Welt zu bezeugen. Auch darum mahnt uns der Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 25, dass wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Und das Wort, was hier im Griechischen für Versammlung steht, Episynagoge, das bedeutet wirklich das praktische sich versammeln, das Zusammenkommen, und das sollen wir als Gemeinde nicht aufgeben, sagt die Bibel sehr deutlich. Es war das Kennzeichen der ersten Gemeinde schon, von der berichtet wird Apostelgeschichte 2,24. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, das heißt gemeinsames Abendmahl und im Gebet. Und deshalb hat auch das Augsburger Bekenntnis, die CA von 1530, das ist so das lutherische Grundbekenntnis, in Artikel 7 gesagt, was die christliche Gemeinde ist, nämlich die Congregatio Sanctorum, die real sich versammelnde Gemeinde, in der Abendmahl und Taufe bibelgerecht praktiziert werden und in der das Wort Gottes rein verkündigt wird. Das ist nach CA 7 die Kirche, die sich versammelnde, real versammelnde Congregatio Sanctorum. Wir haben, als es mit dem Shutdown losging, von Anfang an gesagt, dass wir diese Ausnahmesituation als eine solche akzeptieren und dass wir in dieser Zeit mit gutem Gewissen andere Wege der Verkündigung und auch der Verständigung untereinander suchen werden, auch über diesen Livestream, für den wir sehr dankbar sind. Und wir freuen uns auch über die vielen neuen Kontakte, die wir dadurch gewonnen haben. Wir wollen diese Möglichkeiten wahrlich nicht gering achten. Und wir haben in diesen Wochen vieles gelernt, was wir auch in die nächste Zeit mit hineinnehmen wollen. Aber wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir uns nicht bequem an diesen Ausnahmezustand gewöhnen dürfen und dass wir diesen Zustand nicht länger geruhsam hinnehmen dürfen, um Gottes Willen, als es unbedingt nötig ist, erforderlich. Die Begründung, mit der uns die Regierung nun die Versammlung untersagt, ist ein vermeintlicher medizinischer Befund und eine medizinische Prognose. Und damit bekommen die medizinischen Thesen eine eminent theologische geistliche Wirkung. Medizinische Thesen bekommen geistliche Wirkung. Nochmal, wenn man mit medizinischen Befunden rechtfertigt, A, dass zentrale Grundrechte über längere Zeit ausgesetzt werden, Grundrechte, die das Fundament unserer Demokratie bilden, was B dazu führt, dass die Gemeinde Jesu Christi sich über viele Wochen hinweg nicht mehr versammeln darf. Betrifft andere Gruppierungen auch, aber das müssen die verantworten, wie die damit umgehen. Aber wenn das so ist, medizinisch gerechtfertigt, dass wir uns nicht versammeln dürfen, dann erhalten medizinische Bewertungen zwangsläufig eine massive theologische Dimension. Und dann kann die Gemeinde Jesu Christi sich dem nicht entziehen. Dass wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen fragen, stimmt denn diese medizinische Bewertung, von der die Regierenden ausgehen? Wir haben doch die Möglichkeit und auch die Pflicht, uns selbstständig zu informieren. Prüfet alles, sagt die Bibel immer wieder. Wir verlassen uns doch sonst auch nicht blind darauf, was der Spiegel schreibt oder was das Heute-Journal behauptet. Wir sagen nicht, dass die immer lügen, aber wir sagen, dass wir das wie alles andere jeweils prüfen müssen. Und dann dürfen wir doch nicht daran vorbeihören, dass seit Wochen der Chor jener angesehenen Mediziner, auch Vertreter von medizinischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen, immer lauter wird, die eine neue Bewertung der Situation fordern, eine neue Bewertung der Gefahrenlage und eine umgehende Änderung der Strategie. Da können wir auch nicht dran vorbeihören, wenn diese seriösen und zugleich leidenschaftlichen Stimmen Recht haben sollten, dann würde ja die sachliche Grundlage für unser Versammlungsverbot hinfällig werden. Und deshalb können wir als Christen uns nicht aus der Verantwortung stehlen, indem wir sagen, naja, das ist eine medizinische Fachdebatte, da mischen wir uns nicht ein, das geht uns nichts an. Das können wir schon deshalb nicht, weil wir viele versierte Mediziner in unseren eigenen Reihen haben, wofür wir sehr dankbar sind. Und muss uns nicht auffallen, dass in den staatlich geförderten Medien, die wir mit unseren Gebühren bezahlen, diese kritischen medizinischen Argumente so gut wie nicht diskutiert werden, von Ausnahmen abgesehen, die die Regel bestätigen? Was wir dagegen täglich präsentiert bekommen, ist, vergröbert gesprochen, die Meinung des Robert-Koch-Instituts. Das ist eine Bundesbehörde, geführt von einem Veterinärmediziner und dazu natürlich die Einschätzung von Professor Drosten von der Charité, der bekanntlich schon 2009, 2010 damals im Zusammenhang mit der Schweinegrippe erwiesenermaßen falsche Vorgehensweisen durchgesetzt hatte und der quasi der Chefberater des Gesundheitsministeriums ist. Darf man aber vom Urteil dieser wenigen Mächtigen, die eine breite Fachdiskussion nicht gerade fördern, um es milde auszudrücken, darf man vom Urteil dieser wenig Mächtigen abhängig machen, ob die Gemeinde Jesu sich zum Gottesdienst versammelt? Liebe Geschwister, warum stützt die Regierung ihr gesamtes Handeln mit seinen massiven Konsequenzen weitgehend auf diesen engen, abgeschlossenen Kreis, der wiederum engstens mit der WHO verbunden ist, der Weltgesundheitsorganisation, die seit vielen Jahren erwiesenermaßen starke wirtschaftliche Interessen verfolgt? Ich werde ab Montag auf meiner Homepage wolfgang-nestvogel.de einige Quellen Ihnen zur Verfügung stellen, wo Sie selber die Zitate und Ausführungen von vielen, vielen Fachleuten studieren können, ihre Argumente, um an diese Diskussion heranzukommen. Viele von uns werden sich noch an den offenen Brief erinnern, den etwa Professor Bakhti bereits am 26. März an die Bundeskanzlerin schrieb. Professor Bakhti war langjähriger Leiter des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Mainz. Er ist einer der renommiertesten Forscher deutscher Universitäten, die zu den am häufigsten zitierten Autoritäten gehören in der medizinischen Debatte. Dieser Brief liegt bereits 3,5 Wochen zurück. Und diesen Brief schrieb Bakhti an die Bundeskanzlerin, er wolle einen wissenschaftlichen Beitrag dazu leisten, die derzeitige Datenlage richtig einzuordnen, die Fakten, die wir bislang kennen, in Perspektive zu setzen und Fragen zu stellen, die in der hitzigen Diskussion unterzugehen drohen. Und dann beendet er diesen Brief an Frau Merkel, indem er sagt, ich bitte Sie um rasche Stellungnahme und appelliere gleichsam an die Bundesregierung, Strategien zu erarbeiten, die Risikogruppen effektiv zu schützen, ohne das öffentliche Leben flächendeckend zu beschneiden und die Saat für eine noch intensivere Polarisierung der Gesellschaft zu säen. Die Antwort auf diesen Brief Eine wirkliche Antwort steht bis heute aus. Das liegt 3,5 Wochen zurück und das Robert-Koch-Institut hat sich bis heute nicht um diese wissenschaftlichen Argumente geschert. Was sagen wir dazu? Sollen wir einfach ausblenden, dass zum Beispiel Schweden, wo die Grundrechte intakt geblieben sind, offensichtlich mit seiner Strategie gut gefahren ist und sich dort die Lage, wie wir immer häufiger hören, im Ganzen als stabil erweist, ohne Lockdown. Und Schweden ist nicht das einzige Land, das so vorgegangen ist. Sollen wir es ignorieren, dass die Dänen es inzwischen bedauern, sich in dieser Weise auf den Lockdown eingelassen zu haben? Und dürfen wir so tun, liebe Zuhörer, als hätten wir vergessen, was uns sogar die Regierung im Rahmen ihrer Strategie zugesagt hatte? Nämlich, wenn die Reproduktionsrate, also das ist die Rate, wie viele ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt, wie viele steckt ein einzelner Infizierter statistisch gesehen an? Und man hatte gesagt, wenn diese Reproduktionsrate unter 1 fällt, dann könnten die Grundrechte zügig wiederhergestellt werden. Inzwischen liegt diese Reproduktionsrate deutlich darunter. Die letzten Zahlen sagten 0,7. Und trotzdem bleiben die meisten Maßnahmen der Regierung in Kraft. Warum wollen die Entscheider sich nicht einmal an ihre eigenen Zusagen erinnern und unser Land weiter einschließen? Und erst in 2 Wochen, am 30.04. wird weiter beraten und dann kommt das lange Maiwochenende. Und hier für Niedersachsen wurde frühestens zum 6. Mai wieder eine neue Verordnung angekündigt. Das heißt, noch 2,5 Wochen weiter so. Nochmal. Eine Predigt, liebe Zuhörer, darf kein medizinischer Vortrag sein. Aber die Verkündigung der Gemeinde Jesu muss unsere Gewissen dafür schärfen, dass wir uns nicht leichtfertig vom Gottesdienst fernhalten dürfen. Hebräer 10, Vers 25 steht im Neuen Testament und ist in Geltung. Nicht verlassen die Versammlung. Und deshalb wird das Ordnungsamt in Hannover morgen früh in seiner Post einen Eilantrag finden, mit dem wir fordern, wieder hier Gottesdienst feiern zu können. Natürlich unter Wahrung der hygienischen Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben gesagt, wir beantragen in Abweichung zur oben beschriebenen Bestimmung die Sonntagsgottesdienste am genannten Gottesdienstort ab dem 26.04. wieder aufnehmen zu dürfen. Und dann folgt die juristische Begründung. Bitte beten Sie mit dafür. Am 10. April hatte das Bundesverfassungsgericht eingeräumt, als Reaktion auf eine andere Klage, dass in der Tat dies ein überaus schwerwiegender Eingriff in die Glaubensfreiheit sei, das Gottesdienstverbot, sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Und dennoch hob man die Maßnahmen der Regierung nicht auf und Sie ahnen die Begründung, aufgrund der medizinischen Bewertung. Und daran sehen wir wieder, es geht nicht nur um Medizin, sondern um Recht. Es geht nicht nur um Medizin, sondern um Theologie. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, diese Maßnahme müsse ständig überprüft werden, ob sie noch tragbar sei. Geschieht das? Und wir hoffen, liebe Geschwister, mit unserem Schritt auch ein ermutigendes Signal für andere Christen zu setzen. Und wir wollen damit auch unserer Stadt Hannover und unserem Land dienen, die ja alle massiv unter den Folgen des immer noch nicht aufgehobenen Lockdown leiden. Und diese Folgen sind sehr konkret. Jemand hat gesagt, die Kollateralschäden sind schlimmer in ihrer Wirkung als das Virus selbst. Viele wichtige Operationen wurden aufgeschoben. Krebskranke mussten auf ihre Operationen warten. Viele haben es nicht gewagt, ins Krankenhaus zu gehen, obwohl sie massive Herzprobleme hatten und in Herzinfarktgefahr standen. Etliche Väter durften ihre Frauen nicht zur Geburt begleiten. Wir haben eine Zunahme von Insolvenzen. Es wird gesprochen von anwachsender häuslicher Gewalt, Zunahme von Depressionen, von Suiziden. Die Vereinten Nationen sagten am letzten Freitag jetzt, dass der weltweite Wirtschaftseinbruch wegen des Umgangs mit der Epidemie nach Einschätzung der UN zum Tod hunderttausender Kinder in diesem Land führen dürfte. Und fast 369 Millionen Kinder in 143 Ländern hätten keinen Zugang mehr zum Schulessen. Das sind massive Folgen, die vor unseren Augen parallel geschehen. Und in dieser Notlage, da können wir als Christen nicht unsere Hände in Unschuld waschen. Unsere erste Aufgabe ist das Gebet. Und in der Stille vor dem Herrn müssen wir uns täglich wieder fragen, Herr Jesus, was ist unsere Verantwortung jetzt? Was sollen wir tun? Hilf uns, unsere Lage richtig einzuschätzen. Was geschieht eigentlich zurzeit um uns herum? Sollen wir das als Christen einfach so über uns ergehen lassen? Was bedeutet es, im April 2020 der Stadt Bestes zu suchen, wie der Prophet Jeremia sagt? Was bedeutet es, im April 2020, wie Jesus uns beauftragt hat in der Bergpredigt, Salz der Erde zu sein und Licht der Welt? Was heißt es unter diesen Umständen, wie Paulus schreibt, fest in der Freiheit zu bestehen, zu der Christus uns befreit hat? Drei Punkte habe ich gefunden. Drei Punkte, die ich jetzt versuchen werde, zügig weiterzugeben. Und ich denke, vor dieser Kulisse, die ich jetzt beschrieben habe, fragen wir ja umso begieriger nach dem Geheimnis der christlichen Freiheit. Und dazu zeigt uns Paulus erstens die Kraft der christlichen Freiheit, zweitens warnt er uns vor der Karikatur der christlichen Freiheit und zuletzt ermutigt er uns zu den Konsequenzen der christlichen Freiheit. Erstens also die Kraft der christlichen Freiheit. Galater 5, Vers 1, Paulus sagt, so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. So steht nun fest. Das heißt, in dieser Freiheit hat man einen stabilen Halt. Diese Freiheit gibt uns festen Stand. Sie gibt dem Leben klare Richtung, tiefe Geborgenheit. Christliche Freiheit macht uns stark gegen Manipulation. Christliche Freiheit schützt uns vor Menschenfurcht und bewahrt uns zugleich vor Selbstüberschätzung. Sie macht uns frei von uns selbst und hoffentlich auch frei von unserer ständigen Selbstumkreisung. Woher kommt diese Stärke? Wie werden wir so frei? Und die Antwort von Paulus lautet: Christus hat uns dazu befreit. Steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Das heißt, wir haben uns diese Freiheit nicht selbst erarbeitet oder erkämpft. Diese Freiheit entsteht nicht durch ein stärkeres Selbstbewusstsein oder durch wirtschaftliche Unabhängigkeit. Diese Freiheit hängt auch nicht, ganz wichtig, von den politischen Umständen ab. Diese Freiheit muss uns geschenkt werden von einer bestimmten Person, sagt Paulus. Jesus Christus. Christus hat uns dazu befreit. Er hat uns aktiv befreit. Er hat uns die Freiheit angezogen, ja, wie einen Schutzanzug, in dem wir jetzt leben und arbeiten können. Und wir können genau wissen, was Paulus mit dieser Freiheit inhaltlich, was er in der Substanz mit dieser Freiheit meint, weil er das in dem Galaterbrief ausführlich darstellt. Und da sagt uns Paulus, Freiheit ist mehr als ein erhebendes Lebensgefühl, wie es ja in der Werbung oft vermittelt wird. Freiheit ist mehr als ein überlebendes, als ein Lebensgefühl, der Hauch von Freiheit und Abenteuer. Freiheit ist auch mehr als die Abwesenheit von politischer Unterdrückung. Viele haben diese Freiheit ja in einer Diktatur erfahren. Wie oft wurde dieser Begriff Freiheit zu einer schwammigen Parole? Denken wir an die Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution 1789. Erster Artikel, die Menschen sind frei von Geburt und bleiben es. Was heißt das denn, frei von Geburt? War nicht die politische Freiheit immer nur die Freiheit der Mächtigen, die darüber bestimmen konnten, wer unter das Fallbeil der Guillotine gerät und wer nicht? Und Paulus sagt, echte Freiheit bekommst du nur dadurch, dass Jesus dich von der schlimmsten Kette deines Lebens befreit. Das ist wahre Freiheit. Und was diese Kette ist, beschreibt er in Galater 3, also zwei Kapitel davor, in Vers 13. Da beschreibt er diese Kette, von der Christus uns befreit. Da sagt er, Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Diese Kette, von der Paulus spricht, hat einen doppelten Verschluss. Und dieser Verschluss, dieser doppelte Verschluss ist fest eingerostet. Und diesen doppelten Verschluss bekommt kein Mensch geöffnet. Das erste Schloss, das uns festhält, ist der Fluch, von dem Paulus hier spricht. Er sagt, wir sind verflucht. Das heißt, wir stehen als Menschen unter einem Todesurteil, dem wir nicht entkommen können. Das Schloss ist dicht. Das ist Gottes gerechtes Urteil über unsere Existenz. Weil wir ihn ablehnen, weil wir seine Ehre mit Füßen treten, weil wir sein Eigentumsrecht an unserem Leben, das er uns geschenkt hat, lächerlich machen. Und das Schloss sitzt fest. An diesem Schloss kannst du rütteln, so heftig du willst. Du wirst es nicht losbekommen. Wenn kein Wunder geschieht, dann werden wir ewig an diese Schuld gekettet bleiben. Wenige Verse danach, Galater 3, Vers 22, bekräftigt Paulus das nochmal. Dann sagt er, die Heilige Schrift, also damit Gott selbst, hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Eingeschlossen unter die Sünde. Da haben wir es wieder, das Schloss. Das heißt, Gott behaftet uns auf unsere Schuld. Gott nimmt uns ernst in unserem Unglauben, in unserer Selbstverliebtheit, in unserer Rebellion seinem Anspruch gegenüber. Er nimmt uns ernst. Und deswegen sind wir darin eingeschlossen. Wir sind an unsere Schuld gekettet und wir kommen nicht mehr davon los. Das ist das erste Schloss, der Fluch, das Urteil, das gerechte Urteil des heiligen Gottes. Und dann ein zweites Schloss. Ein zweites Schloss, das die Kette umso fester macht. Galater 3, Vers 13. Fluch des Gesetzes, das Gesetz. Das Gesetz, das ist Gottes unbestechliche Forderung nach Wahrheit. Dass wir ihn ehren, worauf er einen Anspruch hat. Ihm dienen, ihm mit allen Fasern unseres Lebens gerne gehorchen. Das ist das zweite Schloss, das Gesetz. Und welche Ironie. Viele jüdische Zuhörer hielten dieses Gesetz, viele Zeitgenossen des Paulus hielten dieses Gesetz, dieses zweite Schloss, für einen Schlüssel. Für einen Schlüssel, um das erste Schloss zu öffnen. Also sie verwechselten das Schloss mit einem Schlüssel. Sie dachten, das Gesetz ist der Schlüssel, um das Schloss des Fluchs zu öffnen und davon loszukommen. Das Gesetz macht uns frei. Das Gesetz schließt uns die Tür auf. Da können wir doch endlich was tun. Wir halten ein paar Gebote. Wir geben uns leidlich religiöse Mühe. Wir praktizieren ein paar Rituale. Wir sind ordentlich. Und dann ist der Fluch beseitigt. Und dann können wir den lieben Gott vielleicht zufriedenstellen. Dann können wir mit ihm ins Reine kommen. Aber Paulus sticht in diesen Luftballon hinein und er sagt, wenn ihr wirklich durch das Einhalten von Geboten, wenn ihr wirklich durch ein frommes Leben mit dem heiligen Gott ins Reine kommen wollt, dann liegt ihr im grandiosen Irrtum. Das schafft keiner. Dafür ist Gott zu heilig und dafür sind wir viel zu schwach und letztlich zu böse, letztlich viel zu stark in uns selbst verkrümmt und eingeschlossen. Also so leid es mir tut, sagt Paulus, das Gesetz, das ist nicht der Schlüssel zur Freiheit, sondern das Gesetz ist nur ein weiteres verrostetes Schloss, das uns umso fester an unsere Schuld kettet und unter dem Fluch gefangen hält. Es gibt keine Hoffnung für uns, bis auf diese eine. Und auch die benennt Paulus in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und wodurch hat er das gemacht? Durch sein Machtwort. Christus hat uns losgekauft, indem er sein Machtwort über unserem Leben spricht. Und dieses Machtwort lautet, dir ist deine Sünde vergeben. Hat Jesus dieses Machtwort über dein Leben gesprochen? Wer gibt ihm das Recht, dieses Machtwort zu sprechen? Nun, die Tatsache, dass er höchstpersönlich unsere Schuld auf sich genommen hat, als er am Kreuz von Golgatha dafür starb, als er die Strafe freiwillig auf sich nahm, die ich verdient gehabt hätte, und sie genauso. Das gibt ihm das Recht. Und weil er das getan hat und machtvoll bestätigt hat durch seine Auferstehung, dass es gilt, darum hat sein Wort nun die durchschlagende Autorität, um unsere Fesseln aufzutrennen, durchzuschlagen. Und das heißt, wenn Jesus zu dir sagt, deine Sünde ist vergeben, dann gilt das. dann gilt das. Und wissen Sie, darin liegt auch der ganze Trost des Abendmahls, von dem wir hoffen, dass wir es bald wieder mit vielen hier gemeinsam feiern können. Dass uns in den Zeichen des Abendmahls, das ist ja kein magischer Vorgang, das ist ein Zeichen, das ist eine Predigt. Jesus sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben und dir ist deine Schuld vergeben, wenn du mir glaubst. Und darum warnt uns Paulus im Nachsatz zu Galater 5, Vers 1 nochmal, indem er sagt, Christus hat uns befreit zur Freiheit, lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Kehrt nicht wieder zurück in euer altes System. Versucht es nicht wieder auf die alte Tour, Gott durch ein bisschen religiöses Leben zufriedenstellen zu wollen. Das klappt nicht. Das ist nur eine neue Knechtschaft. Das Schloss wird fester. Es ist kein Schlüssel. Passt auf. Verlasst euch ganz auf Christus. In der griechischen Mythologie, da gibt es diese schöne Geschichte, viele werden die kennen, vom gordischen Knoten. Ein sagenhaft fester Knoten, mit dem König Gordios die Deichsel seines Streitwagens verbunden hat mit dem Geschirr, das die Pferde zogen. Also die Deichsel des Streitwagens mit dem Geschirr, das dann die Pferde zogen, das Ganze zusammengezurrt mit einem dicken Knoten. Unauflösbar. Und nun sagt ein Orakel in dieser Geschichte, wer es schafft, diesen Knoten aufzutrennen, dem gehört die Herrschaft über Asien. Und natürlich haben es viele Helden versucht. Sie haben alle ihre Kräfte investiert, um an diesen Knoten heranzukommen, um ihn irgendwie aufzubekommen. Aber es war alles vergeblich. Er war zu fest. Und dann kam Alexander der Große, so sagt die Geschichte, vorbei auf seinem Feldzug nach Persien. Alexander fackelte nicht lange. Was macht er? Alexander der Große zückte sein Schwert und schlug den Knoten mit Elan einfach durch. Und der Weg nach Asien war frei. Das ist nur eine schöne Geschichte natürlich. Aber es ist ein gutes Bild für den wirklichen Befreiungsschlag, den Paulus hier in Galater beschreibt. Wir waren fest gekettet an unsere Sünde. Keiner von uns konnte diesen Knoten irgendwie aufknüpfen. Wir hatten keine Chance. Aber dann kommt Jesus, der große Befreier. Und er hat den gordischen Knoten durchgeschlagen. Aber um welchen Preis? Er hat nicht mal schnell ein Schwert gezückt wie Alexander der Große, sondern er hat sein eigenes Leben in die Waagschale geworfen. Und wissen Sie, genau das geschieht immer wieder bis heute. Wenn ein Sünder wie wir Christ wird, dann schlägt Jesus den gordischen Knoten in meinem Leben durch, der mich an die Sünde gekettet hätte, der mich gefesselt hätte, sodass ich hätte untergehen müssen auf ewig in der Verlorenheit, der mich runtergezogen hätte. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das heißt Christ werden, das heißt, sich zu Jesus zu bekehren, dass ich zu ihm komme. Und wir wissen, wir können zu ihm kommen, dadurch, dass wir ihn ansprechen. Das ist Beten, dass ich zu Jesus komme und sage, bitte Jesus, sprich du mich frei von meiner Sünde, weil du am Kreuz für mich gestorben bist. Und immer wenn das passiert, hat Jesus gesagt, dann jubelt der Himmel. Das kann heute passieren. Das kann heute passieren, dass Jesus den gordischen Knoten deines Lebens durchschlägt. Dass Jesus über deinem Leben dieses Machtwort spricht, das alles anders machen wird. Dir sind deine Sünden vergeben. Und hier liegt das ganze Geheimnis unserer Freiheit. Sie ist ein Geschenk von Jesus. Wie Jesus das selbst in Johannes 8, Vers 36 gesagt hat, wenn euch nun der Sohn frei macht, also Jesus selbst, dann seid ihr wirklich frei. Hast du Jesus darum gebeten, dieses Machtwort über deinem Leben zu sprechen? Dann seid ihr wirklich frei. Und darin ruht nun die Kraft der christlichen Freiheit. Darin haben wir einen festen Stand. Meine Schuld ist vergeben, der Knoten ist durch, ich darf Gottes Kind sein. Und was immer sonst noch in meinem Leben geschehen mag, er wird mich sicher nach Hause bringen. Er wird mich keinen Tag und keine Stunde meines Lebens mehr aus seiner Obhut, aus seinem Schutz rausschmeißen und entlassen. Das ist meine Freiheit. Er bringt mich nach Haus. Und wenn mein Gewissen mich anklagt und sagt, ach, was bist du doch noch für ein alter Sünder mit deinen Gedanken? Und wenn schlechte Gewohnheiten mich quälen und plötzlich wieder hochkommen in meinem Leben und mich fragen, na, wie viel ist denn da Neues? Und wenn Leute mich fertig machen wollen und mir meine Freiheit vermiesen wollen und sagen, schau dich mal an und du willst ein Christ sein, dann habe ich meinen festen Stand, der nicht wankt und der nicht weicht, darin, dass Jesus meine Schuld vergeben hat und dass er mein Herr ist. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Darin ruht die ganze Kraft der christlichen Freiheit. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus berufen hat. Darin allein, verstehen Sie? Und damit ist diese Freiheit unabhängig von allen äußeren Umständen. Sie ist unabhängig von allen politischen Konstellationen. Sie ist unabhängig von Demokratie oder Diktatur. Sie ist unabhängig davon, ob wir uns frei bewegen können, also Freizügigkeit nach dem Grundgesetz, oder ob wir nur mal um die Ecke zum Lebensmittelmarkt gehen dürfen. Von all dem ist die Freiheit unabhängig. Und daraus folgt auch, wenn wir unseren Zeitgenossen wirklich zur Freiheit verhelfen wollen, dann müssen wir sie mit Jesus bekannt machen. Das ist der Schlüssel, weil Jesus der Einzige ist, der diesen gordischen Knoten in ihrem Leben durchschlagen kann. Das ist wahre Freiheit. Wir dürfen zurzeit manche Städte und Regionen nicht besuchen, wir dürfen nicht ins Ausland reisen, aber wir dürfen frei sein, völlig frei in Christus. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste zum Geheimnis der christlichen Freiheit, der Kraft dieser christlichen Freiheit. Und dann schnell zum Zweiten. Damals wie heute wiegen die Moralisten ihre weisen, bedenklichen Häupter. Und sie fragen, ja, ist so eine Freiheitsgarantie denn nicht gefährlich? Verleitet das denn nicht zum Schlendrian und zur Unmoral? Wenn Jesus mir diese Freiheit völlig schenkt, allein aus Gnade, macht mich das nicht träge und unzufrieden? Sollte man da nicht etwas vorsichtiger formulieren? Wissen Sie, Paulus ahnt diese Frage. Paulus hört diese Frage geradezu um die Ecke schleichen und er geht sofort dazwischen. Paulus macht deutlich, wenn du die Freiheitsgarantie von Jesus missbrauchst, wenn du dieses liebevolle Gnadengeschenk, das ihn ans Kreuz brachte mit allen Konsequenzen, missbrauchst, um ein Leben zu leben, das Jesus beleidigt, ein Leben zu leben, das Jesus betrübt, ein Leben zu leben, das seine Ehre beschmutzt und seinen Willen ignoriert, dann hast du nichts verstanden von dieser Freiheit. Dann kennst du nicht die Kraft der christlichen Freiheit, sondern du verwechselst sie mit einer Karikatur von christlicher Freiheit. Das ist schnell das Zweite, Karikatur der christlichen Freiheit. Davor warnt Paulus seine Leser und uns. Karikatur, das heißt lächerliches Zerrbild der christlichen Freiheit. Und deswegen sagt Paulus dann in Galater 5, Vers 13, wir kommen immer wieder zu Galater 5 zurück, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Macht die Freiheit nicht zu einer Karikatur. Hier steht wörtlich zu einem Ausgangspunkt, man könnte sagen zu einem Sprungbrett für das Fleisch. Fleisch meint hier nicht das Leibliche. Die Bibel redet sehr würdevoll und voller Hochachtung von der Heiligkeit des Leibes, den Gott uns geschenkt hat. Nein, die Bibel meint hier mit Fleisch unsere sündigen Neigungen, unsere Gier, unseren Egoismus, unsere Eitelkeit, unsere Abhängigkeiten. Das meint Fleisch. Und Paulus sagt, pass auf, missbrauche nicht Freiheit, um deine Sünde zu rechtfertigen. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber wie schnell passiert das, dass man Freiheit sagt und Egoismus meint? Ja, denkst du denn nicht, dass es Gott betrübt, wenn du lügst und deinen Nächsten übers Ohr haust? Ich habe die Freiheit dazu. Ich lebe aus der Gnade. Ja, aber weißt du nicht, dass es gegen Gottes Willen ist, wenn du etwa als Christ einen Nichtchristen heiratest, obwohl doch Gottes Wort deutlich sagt, dass ein Christ einen Christen heiraten solle? Ich habe die Freiheit. Ich kann das machen. Ja, gibst du nicht deinen Kindern ein schlechtes Vorbild, wenn du dich so unglaubwürdig verhältst, wenn du böse Reden führst, wenn du lieblos zu deinem Ehepartner bist? Gibst du nicht deinen Kindern damit ein schlechtes Vorbild? Entmutigst du sie nicht dadurch? Ich gönne mir das. Das ist meine Freiheit. Verstehen Sie? Das ist die Karikatur von Freiheit, von der Paulus hier spricht. Selbstsucht. Das meint Paulus mit Fleisch. Hauptsache, ich fühle mich gut. Hauptsache, ich habe mein kleines Vergnügen. Hauptsache, ich kann meine Triebe ausleben. Aber diese Karikatur von Freiheit, die macht nicht wirklich froh. Sondern was macht sie? Sie macht satt, sie macht stumpf, sie macht abhängig und sie macht uns zu einer Gefahr für unseren Nächsten. Es gibt ein modernes, oder wir sollten vielleicht besser sagen, ein postmodernes Wort für Fleisch. Und wissen Sie, was das ist? Hedonismus. Hedonismus. Der Lebensstil vieler Zeitgenossen. Das heißt, Hauptsache Genuss. Mach dir dein Leben so leicht wie möglich. Je leichter, umso freier. Life is easy. Sei gut zu dir selbst. Hedonismus. Und vielleicht, ich habe mich das oft gefragt, vielleicht liegt hier auch der Schlüssel dafür, warum so viele Zeitgenossen in unserem Land so bereitwillig sich ihre Grundrechte wegnehmen lassen. Sich so gern bevormunden lassen von denen da oben, ohne dass sie das irgendwie zu stören scheint. Warum? Weil sie nur so um ihr privates, kleines Glück besorgt sind. Und manchem können die Vorschriften des Staates gar nicht streng genug sein. Je weniger Selbstverantwortung, umso besser. Je mehr Verbote, umso besser. Und wer jemand kritisiert das, hier wird gefälligst im Gleichschritt marschiert. Wir haben alle zu gehorchen. Wissen Sie, dieses Denken ist das Gegenteil von Freiheit. Dieses Denken zeugt von der Bindung an das Fleisch. Solange ich mein kleines Glück sichern kann, mein bisschen Genuss, bin ich dann bereit, dafür alles andere zu opfern? Der Publizist Thorsten Hinz hat diesen Befund kürzlich scharfsinnig kommentiert. Er hat gesagt, der Hedonist verwechselt Freiheit mit der Entlassung aus Pflicht und Verantwortung. Und er fährt fort, das heißt, Demokrat ist er, der Hedonist, vor allem deshalb, weil im Systemvergleich die Demokratie den Hedonismus besser gewährleistet als die Diktatur. Also auf Deutsch, in der BRD konnte man mehr Apfelsinen und Bananen genießen als in der DDR. Das war besser für den Hedonismus. Und weiterhin, in dem Moment aber, wo unkalkulierbare Bedrohungen, Klammer auf, Corona, diesen Hedonismus in Frage stellen und der Staat Sicherheit verheißt, schälen sich Hörigkeit und Beliebigkeit als der politische Wesenskern des Hedonismus heraus. Also in dem Moment, wo die Krise kommt und der Staat sagt, ich mache das für dich und ich passe auf dich auf, dann erweist man sich als hörig. Einfacher gesagt, ein Staat, der mich pampert, der kann im Notfall alles von mir haben. Und Mutti soll es dann für mich richten. Wie kurzsichtig das ist. Wie kurzsichtig das ist, hat Benjamin Franklin, der berühmte Politiker, in seinem bekannten Zitat aufgespießt. Halten Sie das fest, er hat gesagt, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Nochmal, wer die Freiheit aufgibt, sagt Benjamin Franklin, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren, die Freiheit und die Sicherheit. Darum könnte es auch in diesen Tagen im April gehen. Und noch ein letztes Mal fragen wir, was ist nun unsere Verantwortung in dieser Stunde? Wo zeigt sich jetzt und hier das Geheimnis christlicher Freiheit? Wenn wir zu Jesus gehören, wenn Sie Christ sind, dann haben Sie doch die Kraft dieser Freiheit erfahren. Dann wissen Sie, er hat mich befreit. Er hat meine Schuld für immer vergeben. Er hat den gordischen Knoten durchgeschlagen, der mich an die Sünde gebunden hatte und mich auf ewig in die Hölle geworfen hätte. Er hat das getan. Ich darf jetzt ein Himmelsbürger sein. Wir Christen haben eine königliche Unabhängigkeit, weil unser Leben dem mächtigsten König gehört. Das ist die Kraft der christlichen Freiheit. Und darum am Ende die Frage, wie kann sich diese Freiheit heute bewähren? Das führt uns zum Schluss zu den Konsequenzen der christlichen Freiheit. Die Kraft der Freiheit liegt in Christus. Die Karikatur der christlichen Freiheit wäre ein stumpfer Hedonismus, der unterwürfig vor der Verantwortung flüchtet. Aber wie wirkt sich nun die echte christliche Freiheit aus? Die Konsequenzen. Noch einmal Galater 5, Vers 13. Zur Freiheit seid ihr berufen, macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, nämlich in dem, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und in Vers 6 hatte Paulus das auch schon gesagt. In Christus gilt der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Durch die Liebe wirksam. Freiheit leben heißt also zum einen dienen. Die Konsequenz der Freiheit ist Dienst. Dreimal nennt Paulus hier in diesen Versen auch, was der Beweggrund dieses Dienstes ist nämlich Liebe. Dient einander durch die Liebe. Die Liebe zum Nächsten, die erwächst aus der Liebe zu Gott. Aus der Bereitschaft, für ihn da zu sein, ihm zu dienen. Verstehen Sie, wer in der Kraft der Freiheit dient, und das haben wir auch so oft erleben dürfen, auch in den letzten Wochen, wer in der Kraft der Freiheit dient, der empfindet das nicht als eine lästige Pflicht, auch wenn es manchmal schwer ist. Jeder von uns hat auch Stunden, in denen er stöhnt und in denen er am liebsten einfach nur noch weglaufen will. Das kennt jeder, aber das ist nicht unsere Grundhaltung, das ist nicht unser Motiv. Sondern wir tun es aus Liebe, dienen nicht mit zähneknirschendem inneren Widerstand und dann sich noch rühmen, was habe ich doch gedient. Liebe, Freiheit leben heißt dienen. Und diese Liebe, genauso wie die Freiheit, ist eine von Jesus geschenkte Liebe, wie die von Jesus geschenkte Freiheit. Und verstehen Sie, das ist jetzt der Zusammenhang. Das ist eine eigene Dynamik. Wer diese königliche Freiheit ergriffen hat, wer weiß, meine Sünden sind mir vergeben, wer Gott dafür lobt, dem schenkt Gott dann auch diese echte Demut. Diese Demut, die für den Nächsten wirklich das Beste und das Gute suchen will und ihm deshalb dient. Und deshalb sagt Paulus im Kapitel 6 des Galaterbriefes, Vers 10, lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, allen Gutes tun. Dienst in Liebe, allen Gutes tun, dann noch hinzugefügt, besonders den Hausgenossen des Glaubens, also besonders den Mitchristen, aber aller Welt, Hannover, Deutschland, lasst uns Gutes tun. Das ist die Konsequenz der Freiheit. Und Martin Luther hat gezeigt, wie eng, wie selbstverständlich Freiheit und Dienen miteinander verbunden sind. Freiheit und Dienen, das sind Zwillinge. Und er hat das unübertroffen zusammengestellt, in seiner berühmten Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520, relativ kurz nach seiner Bekehrung, die wahrscheinlich so um 1518, 1519 liegt. Und da wusste er, ich habe jetzt diese Freiheit in Christus und daraus folgt Dienst. Und hören Sie, wie er diesen Aufsatz beginnt. Er schreibt, damit wir gründlich erkennen können, was ein Christenmensch ist und wie es um die Freiheit bestellt ist, die ihm Christus erworben und gegeben hat, von der Paulus so viel schreibt, will ich diese zwei Thesen aufstellen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und zweitens, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Typisch Luther. Er sagt in der ersten These, wir müssen keine menschliche Macht fürchten. Wir sind niemandem untertan im Sinne von versklavt. Wir können vor Menschen gerade stehen. Wir müssen nicht buckeln und nicht kriechen und um niemandes Gunst buhlen. Wir sind frei. Und darum wollen wir, und das ist die zweite These, jedermann mit Gottes Augen sehen. Wir wollen für jeden das Beste suchen und ihm dienen. Das ist das Erste, wozu die Kraft der Freiheit uns bewegt, dienen. Und dann die nächste Konsequenz. Freiheit bedeutet auch dulden, dienen und dulden. Das ist das Zweite, wozu die Kraft der Freiheit uns befähigt. Christliche Freiheit bedeutet nicht, dass ich immer oben auf bin. Christliche Freiheit bedeutet nicht, dass ich ständig die Erfolgswelle reite. Christliche Freiheit bedeutet auch nicht, dass ich mich jederzeit frei fühle und frei entfalten kann. Auch davon wusste Paulus viel zu sagen. Galater 6, Vers 17, da schreibt er den Christen, hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leibe. Leute, richtet mich nicht noch weiter auf. Ich habe schon genug erlebt. Und mit diesen Mahlzeichen meint er wahrscheinlich die körperlichen Spuren der Verfolgung, die Paulus um Christi willen erlitten hat. Freiheit leben heißt eben auch dulden. Und diese Befreiung durch Jesus gab ihm die Kraft zum Dulden. Gab ihm die Kraft, nicht zu verzagen, wenn er im Gefängnis saß. Dulden, das heißt auch Ja sagen. Dazu, dass Jesus seine Leute auch schmerzliche Wege führen kann und nicht dagegen zu rebellieren. Aus dem Philipperbrief, den Paulus ja bekanntlich aus dem Gefängnis schrieb, da hat er genau diesen Gedanken stark gemacht. Philipper 4, Vers 12 und 13, da sagt, ich kann arm sein und ich kann reich sein. Ich bin mit allem vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Und dann Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. nämlich Christus. Das heißt, ich sitze jetzt hier im Gefängnis, aber es ist okay. Denn er gibt mir die Kraft zu dulden und nicht zu verzweifeln. Wir sind frei unter allen Umständen. Es gibt von Wilhelm Busch diesen schönen Bericht, wo er 1937 als einer der Pfarrer der Bekennenden Kirche unterwegs war, um evangelistische Vorträge in den Städten zu halten, und die Gestapo wollte das häufig verhindern. Und so kam er dann nach Darmstadt 1937. Und er sagte, es kam immer darauf an, bevor die Machthaber uns die Redeverbote zustellen konnten, ihnen irgendwie zu entkommen und auf die Kanzel zu kommen. Und dann hat er in einer hinteren Straße geparkt, sich von hinten an die Kirche herangeschlichen, er stand auf der Kanzel, da konnte ihn niemand dran hin, dann hat er gepredigt. Und als er dann zu seinem Auto zurückschlich, saß da schon der Kommissar, der ihn verhaftet hat. Und er hat gesagt, sie müssen Hessen verlassen, Predigen verboten. Und Wilhelm Busch hat gesagt, ich kann nicht, ich bin hier für morgen wieder angekündigt. Leute kommen, ich muss predigen, dann muss ich sie verhaften. Und dann nahm er ihn mit in das Auto, fuhr mit dem Auto nochmal an der Kirche vorbei. Das war der Weg, den sie fahren mussten. Und weil da eine Menge stand, musste der Wagen kurz stehen bleiben. Und plötzlich fing die Menge an zu singen. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich. Die große Menge dort vor der Kirche in Darmstadt. Und der Fahrer, der kriegte plötzlich den Wagen nicht an. Und der Kommissar sagt sie, Mensch, fahren Sie doch los. Rrr, der Wagen sprang nicht an, sagt Wilhelm Busch. Da stimmte jemand in der Menge dieses Lied an. Mensch, fahren Sie doch, schrie der Kommissar zu seinem Fahrer. Rrr, ich bekam schon Sorge um die Batterie, schreibt Wilhelm Busch. Der Motor sprang nicht an. Und dann war der Gesang zu Ende. Und nun herrschte eine große Stille. Und man hörte immer wieder nur dieses armselige Rrrr, weil der Motor nicht ansprang. Die Stille war bedrückend. Und da, ja, da geschah das. Auf einmal stand ein unbekannter junger Mann auf, ich habe nie erfahren, wer es war, auf der Kirchentreppe dort. Und mit gewaltiger Stimme und Vollmacht rief er diesen Vers von Blumhardt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todesnacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Und dann verschwand der junge Mann in der Menge. Und jetzt sprang der Motor an und wir fuhren los. Mein Herz jubelte, schreibt Wilhelm Busch. Ja, Jesus siegt. War es nicht seltsam, dass uns gerade in dieser Stunde so unüberhörbar das zugerufen wurde, wo es aussah, als siegten die Mächte der Tiefe? Ich war so voller Freude, dass ich es nicht lassen konnte. Und ich wandte mich an den Kommissar, der neben mir saß und sagte, wissen Sie, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Und da sagte der erschüttert zusammen und erwiderte, früher war ich auch mal in einem Schülerbibelkreis. Armer Mann, sagte ich, schreibt Wilhelm Busch. Ich, der Verhaftete, zu dem Gewalt über mich gegeben war. Und dann fuhren wir zum Gefängnis. Verstehen Sie, das ist die Freiheit der Kinder Gottes unter allen Umständen. Freiheit leben heißt dulden. Und das war die Erfahrung der Jesu-Leute in vielen Diktaturen, durch die gesamte Geschichte hindurch. Freiheit, Herr, gib uns die Kraft zum Dienen und zum Dulden. Wir bitten dich darum. Und dann ein letztes, wozu die Kraft der Freiheit uns treibt und befähigt. Freiheit leben heißt dienen, heißt dulden und heißt schließlich demaskieren. Freiheit leben heißt auch demaskieren, aufdecken, enttarnen. Wissen Sie, dulden heißt nicht alles mit sich machen zu lassen. Die Kraft der Freiheit erweist sich auch darin, dass wir als Christen, wo Gott es schenkt, Böses aufdecken, Unrecht demaskieren, Unrecht benennen. Der Galaterbrief beginnt schon mit so einer Demaskierung, dass Paulus vor den Irrlehrern warnt und sagt, sie verführen euch mit einem Evangelium, das kein Evangelium ist. Sie behaupten, Jesus genügt nicht. Sie behaupten, ihr müsstet das, was Christus euch an Vergebung schenkt, noch durch eure eigenen Werke ergänzen. Ihr müsst euch zum Beispiel unbedingt noch beschneiden lassen, sonst reicht es nicht für den Himmel. Und er hat das demaskiert. Und ganz wichtig, auch seine bürgerlichen Freiheitsrechte, wenn man das so nennen darf, hat Paulus nicht willentlich preisgegeben. Was für uns das Grundgesetz ist, gestatten Sie mir den Vergleich, das war für Paulus das römische Bürgerrecht. Immerhin, ein römischer Bürger durfte nicht ohne Urteil ausgepeitscht werden. Ein römischer Bürger durfte auch nicht ohne Urteil in die Psychiatrie gesperrt werden, beziehungsweise ins Gefängnis eingekerkert werden. Ein römischer Bürger konnte sich jederzeit auf den Kaiser berufen, wenn er ein neues Verfahren wollte. Und darauf hat Paulus sich berufen. In Philippi, ein Beispiel nur, es gibt auch noch ein anderes. In Philippi haben sie Paulus gegen alles Recht und ohne jegliche Verhandlung eingekerkert. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16. Und was hat Paulus zunächst gemacht? Er war da mit seinem Reisebegleiter zusammen angekettet, Paulus und Silas. Und als erstes wird berichtet, dass Paulus evangelisiert hat. Dass Paulus den Kerkermeister von Philippi dann in dieser speziellen Situation, die man in der Apostelgeschichte 16 nachlesen kann, ihn zu Jesus geführt hat. Das war das Wichtigste. Aber dann hat er auch die Wiederherstellung des Rechtes gefordert. Es kam nämlich raus, dass sie Paulus widerrechtlich eingekerkert hatten. Sie hätten das ohne Urteil gar nicht machen dürfen, weil er ein römischer Bürger war. Und dann wollten sie ihn am nächsten Morgen möglichst klammheimlich abschieben, damit das nicht rauskommt. Und jetzt hören Sie, wie das dann ging. Apostelgeschichte 16, Vers 35. Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute, die Gerichtsdiener, mit dem Befehl zu sagen, lass jene Leute frei. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen sollte. So geht nun hinaus und zieht in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Das ist gegen das Grundgesetz. Und jetzt schicken sie uns heimlich fort? Nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen, uns rehabilitieren, das Recht wiederherstellen. Und da verkündeten die Rechtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Verstehen Sie, Paulus hat darauf gepocht, dass das Recht hergestellt wurde, auch im Interesse natürlich der entstehenden christlichen Gemeinde, dass deutlich wurde, sie sind im Einklang mit der Rechtslage. Demaskieren, dienen, dulden, demaskieren. Das ist die Konsequenz christlicher Freiheit. Paulus hat immer klare Prioritäten gesetzt. Bei Paulus war das Letzte immer wichtiger als das Vorletzte. Die Rettung immer wichtiger als die äußere Freiheit. Paulus wusste, es ist immer schlimmer, wenn ein Mensch auf ewig in die Hölle kommt, als dass er hier in Unfreiheit leben muss. Und Paulus war um des Evangeliums willen auch bereit, Unrecht zu dulden. Aber er hat auch gezeigt und gelebt, was das heißt, die Obrigkeit zu achten, Römer 13, den Staat zu achten. Und das bedeutet gerade nicht hinzunehmen, schweigend hinzunehmen, wenn das Recht gebrochen wird. Liebe Mitchristen, unsere eigentliche Obrigkeit ist das Grundgesetz. Und deswegen kann es einem Christen nicht egal sein, wenn das Grundgesetz und damit die Freiheit ausgehebelt und beschädigt wird. Dass uns und anderen das Versammlungsrecht nach 5 Wochen noch immer verweigert wird, bei einer Reproduktionszahl von 0,7 und 150.000 freien Krankenhausbetten, das ist ausgesprochen fragwürdig. Es ist medizinisch fragwürdig, wie viele Mediziner sagen, und es ist auch rechtlich fragwürdig, wegen Artikel 8 unter anderem. Und deshalb werden wir als Gemeinde in dieser Woche unsere Verantwortung wahrnehmen, und dieses vor den zuständigen Instanzen zu klären und gegebenenfalls zu demaskieren versuchen. Und wir hoffen, wir können überzeugen. Bitte beten Sie mit, dass Gott in den nächsten Tagen Türen und Herzen öffnet. Ja, es ist fragwürdig, dass am Ostersonntag in den Tagesthemen Bill Gates, einer der reichsten Männer der Welt, mehr als 9 Minuten lang seine Vision einer weltweiten Impfung propagieren konnte, ohne dass der von uns bezahlte öffentlich-rechtliche Moderator irgendwelche kritischen Rückfragen stellte. Bill Gates, das wissen Sie, gilt als einer der wichtigsten Sponsoren hinter der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die auch mit Professor Drosten kooperiert. Und Bill Gates kündigte an, Zitat, wir werden den Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Sie wissen, es gibt etwa 7,7 Milliarden Menschen. Das heißt, wir werden den Impfstoff der ganzen Welt verabreichen. Und weiter Bill Gates, da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Und doch werden wir die Entscheidungen zum Einsatz des neuen Impfstoffs auf einer geringeren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen. Wir werden den Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Und ich frage, wer ist wir? Und woher nimmt sich Bill Gates das Recht heraus, dass er uns mit einem Impfstoff versorgen und uns diesen verabreichen wird? Und wer bietet ihm für diese schaurige Ankündigung am Sonntagabend die große Plattform im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen? Liebe Glaubensgeschwister, so steht nun fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist das Entscheidende. Und darum lasst uns in dieser Freiheit mit Freude, lasst uns in dieser Freiheit mit Freude dienen, dulden und wo nötig auch demaskieren. Uns kann nichts geschehen, weil unser Leben dem allmächtigen Herrn gehört und weil unser Leben bei ihm geborgen ist auf ewig. Und so dürfen wir ganz getrost sein in jeder Lage, wie es auch Elizabeth, die Tochter von Martin Lloyd-Jones, berichtet hat, des großen Predigers Englands im 20. Jahrhundert, Zweiten Weltkrieg, haben sie dort in London immer Gottesdienste gefeiert, zum Teil auch unter Bedrohung der Bomben. Und dann beschreibt Elizabeth einen Abendgottesdienst. Da hatte Martin Lloyd-Jones gepredigt, mein Vater hatte gepredigt mit großer Vollmacht über dieses Gleichnis Jesu, wo alle, die beim Festmahl dabei sein werden, alle, die gerettet werden, die das weiße hochzeitliche Kleid anhaben, im Himmel werden die dabei sein, die von Jesus dieses Kleid angenommen haben. Das ist die christliche Freiheit, das weiße Kleid der Vergebung, für die Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und Elizabeth erzählt, am Ende des Gottesdienstes kam eine ältere Dame zu meinem Vater in die Sakristei, um mit ihm zu reden. Sie war eine von 3 älteren Schwestern. Die beiden anderen waren an diesem Wochenende vom Süden Englands nach London gekommen und haben das Wochenende mit ihr verbracht. Und bevor diese Frau uns verlassen hat an diesem Abend, sagte sie zu meinem Vater mit einem Strahlen im Gesicht: Alles ist gut mit mir, Doktor. Ich habe mein weißes Kleid. In dieser Nacht wurden alle 3 Schwestern durch eine Bombe getötet. Und Elizabeth berichtet, als der Vater uns das dann kurz danach erzählte, da haben wir dem Herrn alle gedankt, dass wir wussten, diese drei Frauen sind jetzt beim Herrn. Sie waren vorbereitet. Und mein Vater hat die Gelegenheit natürlich gebraucht, um auch uns nochmal daran zu erinnern. Kinder, lasst uns vorbereitet sein, dass wir dieses weiße Gewand anhaben, dass wir Vergebung von Jesus haben. Das ist das Geheimnis der christlichen Freiheit. Und ihr Lieben, diese Freiheit, dass Jesus uns vergeben hat, kläre das, dass er dir vergeben hat, dass du ihm gehörst, diese Freiheit macht uns ganz getrost, heute und wenn der Herr es schenkt, auch morgen, unserem Herrn zu dienen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der allmächtige Herr bist, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass du deine Gemeinde durch alle Zeiten hindurch getragen und bewahrt hast. Wir bitten dich für unsere Situation jetzt im April 2020, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land, ja, für diese weltweite Situation. Herr, erbarme dich und bewahre uns. Gib, dass viele dich als ihren Retter und Befreier suchen und finden. Und wir bitten dich, Herr, wenn es mit deinem Willen im Einklang ist, dann lass doch bitte geschehen, dass wir hier bald als Gemeinde wieder in diese Räume zurückkehren dürfen. Dass wir bald wieder in direkter Gemeinschaft miteinander dich ehren dürfen. Und wir bitten dich für alle, die diesen Gottesdiensten folgen durch den Livestream, für einen jeden dort, wo sie jetzt ist, bitte stärke sie auch dort. Gib ihnen Mut und Trost und die Bereitschaft, dich zu bezeugen, dort, wo du sie hinstellst. Herr, wir wollen dich ehren und dir danken in alle Ewigkeit. Amen. Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.